Deutschland, Italien und Japan verpflichten sich, ohne volles gegenseitiges Einverständnis, weder mit den Vereinigten Staaten von Amerika noch mit England Waffen zu schützen oder Frieden zu kriegen. Artikel 3. Deutschland, Italien und Japan werden auch nach Siegerbeendigung des Krieges zum Zweck der Herbeiführung einer gerechten Neuordnung im Sinne des von Ihnen am 27. September 1960 abgeschlossenen Drei-Rechte-Pakts auf das engste zusammenarbeiten. Artikel 4. Dieses Abkommen tritt sofort in seiner Unterzeichnung in Kraft und bleibt ebenso lange wie der Drei-Rechte-Pakt vom 27. September 1960 in Geltung. Die hohen Vertragswiesenteile werden sich rechtzeitig vor Ablauf dieser Geltungsdauer über die weitere Gestaltung ihrer in Artikel 3 des Abkommens vorgesehenen Zusammenarbeit verständigen.